Kaum, dass bei uns Ukrainern irgendetwas Bahnbrechendes passiert, tauchen Schewtschenko-Zitate auf. So war es während aller Revolutionen, so ist es auch heute. Das schrieb der Schriftsteller Sergi Sardan am 9. März 2022, wenige Tage nach dem Beginn des Krieges, in das Charkiwer Kriegstagebuch, das er auf Facebook führte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nationaldichter, schrieb er. Davon erzählten mir die beiden Autoren Lars Meyer und Lorenz Hoffmann, als sie mir vorschlugen, eine lange Nacht über Taras Schewtschenko zu machen. Das ist doch erstaunlich, dachte ich. Da wird die Ukraine von Putin angegriffen und das ganze Land gerät in größte Not. Und im Munde führen sie, oder zumindest einige, und offenbar gar nicht so wenige, Gedichte eines Schriftstellers, der vor 210 Jahren geboren wurde. Also wirklich in einer anderen Epoche. Schewtschenkos Gedichte haben auch schon zum Sound der Orangenen Revolution 2004 gehört, erzählten mir die Autoren. Das hat mich neugierig gemacht. Was ist das für ein Mann? Was hatte er für ein Leben? Und was hat er geschrieben, dass seine Zeilen heute noch vielen Ukrainern vertraut sind? Tatsächlich hat er ein Leben wie ein Roman geführt. Von Leibeigenschaft in die Freiheit, in die Verbannung in Sibirien und wieder zurück. Für die Entwicklung der ukrainischen Kultur ist Schewtschenko ein Leuchtturm. Nach dem russischen Selbstverständnis ist die Ukraine ein Teil Russlands. Wir haben uns in Deutschland lange schuldig gemacht, diese Sicht mehr oder weniger eindeutig zu teilen und sind damit letztlich dem imperialistischen Selbstverständnis Russlands gefolgt. Die Ukrainer sehen sich anders. In diesen Tagen jährt sich der Beginn des Krieges, der über viele Ukrainerinnen und Ukrainer und Russinnen und Russen unvorstellbares Leid gebracht hat, zum zweiten Mal. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die ukrainische Kultur zu entdecken, um Taras Schewtschenko kennenzulernen und zu verstehen, warum seine Zeilen noch heute aktuell sind. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Ich würde gern von Ihnen wissen, ob Ihnen diese Lange Nacht gefällt. Melden Sie sich gern unter langenacht@deutschlandradio.de. Das ist die zweite Folge, seit die Lange Nacht auch als Podcast zu hören ist. Wenn Sie keine verpassen wollen, abonnieren Sie uns. Nächste Woche erwartet Sie eine lange Nacht für die niederländische und flämische Literatur. 6 Autorinnen und Autoren im Gespräch über ihre Bücher, einschließlich Kostproben. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche. Думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? Lieder, meine lieben Lieder, meine Blütenkinder, hab gehegt euch, hab gepflegt euch, wo soll ich euch hintun? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по підтинню сиротами, а я тут загину. Geht in die Ukraine, Kinder, unsere Ukraine. Geht verstohlen, arme Waisen, ich bleib hier alleine. Zarte Worte findet dort ihr, Herzen, Liebesschwere, und die Wahrheit findet dort ihr, auch wohl Ruhm, auch Ehre. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Und du nimm sie auf, geliebte Mutter, du, Ukraine. Meine Kinder scheu und töricht, nimm sie auf wie deine. Der junge Mann, den wir am 5. April 1847 im leichten Reisewagen auf der Landstraße von Sedniv nach Kiew reisen sehen, ist, nehmen wir an, bestens gelaunt. Grund dazu hat er. Nicht nur seine Lieder, seine Blütenkinder haben längst den Weg in die Ukraine gefunden, blühen dort in strohgedeckten Bauernhütten, genauso wie auf den Gütern der Adligen und in den Städten. Auch er selbst konnte in den letzten Jahren viel in seiner ukrainischen Heimat unterwegs sein. Taras Schewtschenko, so heißt der Mann, ist dort eine Berühmtheit, seit 1840 in St. Petersburg seine Gedichtsammlung Kobzar erschienen ist. Lieder und Poeme im Volksliedton, geschrieben in einer frischen, kräftigen Sprache, die er verschiedenen ukrainischen Dialekten abgelauscht hat. Taras Schewtschenko, это наш

Der Slawist Walter Koschmal hat 2014 ein Buch zu Leben, Werk und Wirkung Schewtschenkos veröffentlicht. Das aktuell einzige umfangreichere Buch über ihn in deutscher Sprache. Leibeigenschaft, das muss man heute fast ja hier erklären. Der war wie ein Gegenstand, wie ein Ding. Ja? Der hatte keine Rechte. Mit ihm konnte man umgehen, wie man wollte. Und das haben dann tatsächlich Geistliche wie auch Adelige tatsächlich auch gemacht. Und er bekam eben tatsächlich verschiedenste Arten schlimmsten Despotismus zu spüren. Und das hat natürlich sein Leben geprägt. Und deswegen ist es natürlich auch kein Zufall. Und man darf sich auch, wenn man ihn heute liest, deswegen auch nicht daran stören, dass er sich immer wieder und auch seine Figuren immer wieder als Opfer, als Märtyrer darstellt. Ja. Er ist so aufgewachsen, das ist sein Leben, aber er sieht sich darin auch eben mit seinem Volk verbunden. Er sieht das auch als das Leben seines Volkes. Ich ging zum Diakonen dann, musst für die Schüler Wasser tragen. Die Brüder mussten sich verdingen, bis sie zu den Rekruten gingen. Und meine Schwestern? Welch ein Los muss euch, ihr armen Täubchen, werden. Wem atmet ihr zu lieb auf Erden? Im Frondienst wurdet ach ihr groß, in Fron wird euer Haar erbleichen, in Fron wird euch der Tod erreichen. Mit 8 Jahren wird Taras zum Diakon Buhorski in die Schule gegeben, sein erster Peiniger. Bei dem häufig betrunkenen Mann lernt er immerhin Grammatik, Schreiben und Lesen, vor allem jedoch lernt er Prügel und Willkür kennen, nicht aber zu erdulden. Er schreibt in seinen Erinnerungen: Als ich ihn eines Tages in bewusstloser Trunkenheit traf, wandte ich gegen ihn seine eigene Waffe, die Rute, an und zahlte ihm, soweit meine kindlichen Kräfte es erlaubten, alle mir angetanen Grausamkeiten heim. Er stibitzt dem Mann noch ein Buch mit billigen Kunstdrucken, Bilder sind seine Leidenschaft, und flieht über Nacht in ein Nachbardorf, wo er sich bei einem neuen Diakon, der auch als Maler bekannt ist, in dieser Kunst ausbilden lassen will. Der Mann lässt ihn eimerweise Wasser vom Fluss heraufschleppen und stundenlang auf einer Eisenplatte Kupferfarbe reiben. Und natürlich prügelt er ihn. Taras läuft wieder davon, zum nächsten Peiniger, wird Schweinehirt bei einem Popen, dann Küchenjunge des Gutsverwalters und so fort. Bis er schließlich Komnatny Kasatschok wird, Kammerdiener beim jungen Adligen Pavel Engelhardt, dem Sohn seines ursprünglichen Besitzers. Mein Gutsherr wies mir ein Plätzchen in der Ecke des Vorzimmers an und machte mir regungsloses Schweigen zur Pflicht, damit ich auf seinen Ruf jederzeit zur Stelle wäre, wenn es galt, ihm die Pfeife zu reichen oder ein Glas Wasser vor seiner Nase zu füllen. Bei der mir angeborenen Unzähmbarkeit des Charakters durchbrach ich bald das Gebot meines Herrn, indem ich mit vernehmbarer Stimme aufrührerische Heidamackenlieder sang. Heidamacken hießen die Bauern und Kosaken, die im 18. Jahrhundert in der sogenannten rechtsufrigen Ukraine westlich des Dnipro lebten. Das Gebiet war damals polnisch beherrscht. Polnische Landadlige, denen die Ländereien gehörten, beuteten ihre ukrainischen Bauern aus, behandelten sie oft mit brutaler Willkür und ließen sie notleiden. Immer wieder gab es deshalb Aufstände. Den größten und letzten im Juni 1768, als bewaffnete Heidamacken unter Führung der Saporoscher Kosaken Maxim Selesniak und Ivan Gonta über die Güter zogen, Gutshäuser plünderten und brandschatzten, die polnischen Adligen und deren oftmals jüdische Gutsverwalter niedermetzelten. In der Stadt Umań richteten sie ein Blutbad an. Die Erhebung wurde mit Unterstützung der russischen Zarin Katharina II. Niedergeschlagen, aber die Erinnerung lebte in Erzählungen und Liedern fort. Lang schon war ein heimlich Gären in der Ukraine. Lange schon, seit rot vom Blute, ward der Steppen grüne. Tag und Nacht, Geschrei und Schüsse, ach, die Heimat röchelt. Aber denke jener Tage und die Seele lächelt. Schewtschenko wird über die Unterdrückung der Heidamacken und ihren blutigen Rachefeldzug 1841 ein großes episches Gedicht verfassen, Heidamaki. Die Geschichten darüber hat er schon als kleiner Junge gehört, auf dem Schoß seines Großvaters. Der Großvater war natürlich sehr stark in die kosakische Kultur eingebunden und hatte ihn natürlich da sozusagen in einen größeren ukrainisch-kosakischen Kontext eingeführt. Ich denke mir, das ist schon eine wichtige Komponente für seine Ukraine-Zentriertheit und diese herausragende Rolle von einerseits Trägern der ukrainischen Volkskultur, also wie eben der Volkssänger zum Beispiel, der Kobsaren, aber andererseits natürlich auch vieler historischer Figuren, vieler Hetmane, also Anführer der Kosaken, die ja in seinen Gedichten auch immer wiederkehren. Brüllten einstmals die Kanonen in der Ukraine, herrschten einst die Saporoschier in der Ukraine, herrschten gut und Ruhm und Freiheit war mit ihrer Fahne. Ach, vorbei, es sind geblieben nur im Feld Kurane. Sind gar hoch die alten Gräber, wo sie ruhen, die Toten, wo Kosakenknochen bleichen unter Tüchern roten. Sind gar hoch die alten Gräber, schwarz wie Bergeszacken, flüstern Linde mit dem Winde. Frei waren die Kosaken. Schewtschenkos Großvater, der das biblische Alter von 115 Jahren erreichen sollte, hat die Zeit der kühnen Heidamaken noch selbst miterlebt und pflanzt seinem Enkel auch die Begeisterung für das freie und wilde Leben der ukrainischen Kosaken des 16. und 17. Jahrhunderts ein. Die Kosakenrepublik der Saporoja Sich, deren Krieger von Dnipro aus in wechselnden Koalitionen gegen türkische, polnische und russische Heere kämpften. Traumbilder von einer idealisierten ukrainischen Vergangenheit und glorreichen Taten der Vorfahren, die das Bewusstsein des jungen Leibeigenen für das Elend und die Unfreiheit der Gegenwart verstärken. Eine in die Historie projizierte Utopie. Mitte oder Anfang 19. Jahrhunderts, es war der Ukrainentum schon am Ende. Eigentlich, es waren noch nie, vor allem bei diesem Zaren Nikolaus I., die Ukraine war wie ein Sumpf. Nichts ist passiert. Taras Schewtschenko hat zum ersten Mal diese Bilder aus dem 16. 17. Jahrhundert, diesen Kosakentum, wieder hergebracht in die Wahrnehmung der damaligen Ukrainer oder Malorossen, wie man sagte. Und er hat praktisch diese Ideal, dieser Traum der zukünftigen Ukraine erzählt in seinen Gedichten. Er war ein Träumer, ein Idealist. Als Kammerdiener begleitet Schewtschenko seinen Gutsherrn Engelhardt auf ausgedehnten Reisen nach Polen, Belarus und ins Baltikum. Um dem langweiligen und demütigenden Dienst zeitweise zu entfliehen, bildet er sich autodidaktisch in der Zeichenkunst weiter und beginnt, sobald er allein ist, verstohlen die Gemälde der Suzdaler Schule abzuzeichnen, mit denen die herrschaftlichen Zimmer geschmückt waren. Mit einem Stift, den ich, es sei hier ohne Gewissensbisse eingestanden, im Kontor gestohlen hatte. Eines Abends, Anfang Dezember 1829, kommt es im litauischen Wilna zu einem Zwischenfall, der bedeutsam wird für Schewtschenkos Zukunft. In seinen Memoiren, die er in der dritten Person verfasst, schreibt er 1860: Der Pan und die Pani waren zu einem Ball gegangen. Alles im Haus hatte sich beruhigt und war eingeschlafen. Dann klappte er die Mappe mit den gestohlenen Schätzen auf und wählte daraus den Kosaken Platow aus und begann, ihn ehrfürchtig und akribisch zu kopieren. Er war schon bei den kleinen Kosaken angelangt, die um die kräftigen Hufe von Kosak Platows Pferd galoppierten, als die Tür aufging und der Herr und die Dame vom Ball zurückkehrten. Der Herr zog ihn an den Ohren und ohrfeigte ihn dafür, dass er beim Zeichnen im Kerzenlicht nicht nur das Haus, sondern die ganze Stadt hätte anzünden können. Am nächsten Tag befahl er dem Kutscher, ihm eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen, was dieser auch tat. Also wieder einmal Schläge. Dann jedoch hat Taras Besitzer Pavel Engelhardt einen Einfall. Die Zeichenversuche seines Kammerdieners sehen vielversprechend aus. Warum ihn nicht zum Maler ausbilden lassen? Unter den russischen Adligen seiner Zeit ist es Mode, sich eigene Künstler zu halten, einen Geigenvirtuosen, eine Tänzerin, ein dressiertes Äffchen. Engelhardt lässt dem 15-jährigen Taras Malunterricht erteilen durch Jan Rustem, einen Kunstprofessor an der Wilnauer Universität. Drei Jahre später, in St. Petersburg, übergibt er ihm dem Theatermaler und Restaurator Schirjajew als Gesellen. Schirjajew trieb es schlimmer als jeder Diakon. Aber trotz aller Widrigkeiten lief er in den hellen Sommernächten in den Sommergarten, um hässliche, plumpe Statuen abzuzeichnen. Eine würdige Zierde des Petersgartens. Bei einem dieser Ausflüge lernte er den Maler Iwan Maximowitsch Soschenko kennen. Mit ihm pflegt er bis heute die aufrichtigsten brüderlichen Beziehungen. Auf Anraten von Soschenko begann er, Porträts nach dem Leben in Aquarell zu versuchen. Für zahlreiche Versuche diente ihm geduldig sein Landsmann und Freund Iwan Nechiporenko als Modell, der auch ein Diener Engelhards war. Einmal sah Engelhard bei Nechiporenko die Arbeiten seines Leibeigenen, die ihm wohl sehr gut gefielen, denn er begann, ihn Porträts seiner Lieblingsmätressen zeichnen zu lassen, wofür er ihn manchmal mit einem Rubel Silber belohnte, mehr nicht. Iwan Maximowitsch Soschenko wird noch eine wichtige Rolle für Schewtschenkos Werdegang spielen. Doch bleiben wir noch beim jungen Künstler und Leibeigenen, der sich anfangs selbst nach dem Ideal der osteuropäischen Ikonenmalerei schult. Er malt ab. Er kopiert gewissenhaft, was er zu fassen bekommt. Seien es Heiligenbilder, historische Skizzen oder später an der Akademie die Ölgemälde seines Meisters Karl Pawlowitsch Brylow im Stile des Petersburger Neoklassizismus. Er hat imitiert. In allen Quellen, die man liest, also auch in seinen eigenen Texten, schreibt er mir, ja, dass er da hat er beim Diakon hat er Bilder gestohlen, um die dann nachzumalen und abzumalen. In Petersburg malt er ab. In dem Roman Der Künstler wird beschrieben, wie da einer sitzt im Park und die Skulpturen malt und abmalt und so weiter. Also er kommt eigentlich von einer, würde man zunächst mal sagen, nicht sehr ästhetisch orientierten künstlerischen Richtung und des Imitierens, eigentlich des Malens vor allem, während das Schreiben deutlich später eigentlich erst eine Rolle in seinem Leben spielt. Über meine ersten literarischen Versuche will ich nur so viel sagen, dass sie im Sommergarten der russischen Hauptstadt in sternhellen Nächten ihren Anfang nahmen. Die spröde ukrainische Muse widerstand lang meinem in der Dorfschule, dem Vorzimmer des Gutshofes, in den Einkehrhäusern und städtischen Quartieren auf Abwegen gelangten Sinn. Als aber der Odem der Freiheit meinen Gefühlen die Reinheit der ersten Kinderjahre wiedergab, die mir unter dem väterlichen Strohdach dahingeschwunden waren, schloss sie mich in der Fremde in ihre Arme. Erst Taras Schewtschenkos wundersame Befreiung aus der Leibeigenschaft im Jahr 1838 ebnet dem jungen Künstler nach eigener Aussage den Weg zur Poesie und seine Doppelbegabung wird sichtbar. Als Autor startet er ohne großen Vorlauf durch. Schon 1840 kommt in St. Petersburg seine Gedichtsammlung Kobzar heraus, auf Ukrainisch. Ohne Frage wirkt sich das autodidaktische Training als Maler aber auf sein Schreiben aus. Auch als Dichter bringt es Schewtschenko weit in der Kunst des Wiederholens und Variierens bekannter Motive. Doch anders als bei der Malerei kann er bei der Ausführung nicht an einen Kanon anknüpfen, denn die etablierte Literatursprache ist Russisch. Manche von Autoren haben schon vor Schewtschenko auch auf Ukrainisch geschrieben. Der allererste Iwan Kotlarewski, der hat das erste ukrainische Buch Ende 18. Jahrhunderts veröffentlicht. Und das sind fast 20 Jahre, bevor Schewtschenko geboren wurde. Iwan Kotlarewski und Grigori Kwitka Snajavinka, die beiden Pioniere der ukrainischen Literatur, orientierten sich an der gesprochenen Sprache. Kotlarewski ließ in seiner Burleske Eneida die trojanischen Helden aus Vergils Aeneis als Saporoscher Kosaken auftreten. Kwitka Asnawjanjenka wurde vor allem für seine moralisch-religiösen kleinrussischen Novellen bekannt. Seine volkstümlichen Sittengemälde sparten allerdings die sozialen Konflikte aus. Mit Schewtschenko bekommt diese Tradition, auf Ukrainisch zu schreiben und zu publizieren, bekommt schon bestimmte Ebene. Die wird schon wirklich künstlerisch hoch, ästhetisch hoch. Das, was eine Art von parodistischen und humoristischen Schreiben früher war, das wird mit Schewtschenkos Werk, das bekommt dann diesen Ausmaß, diese Dimension der Klassik. Schewtschenko muss sich seine Literatursprache erst noch selber schaffen. Wie beim Malen trägt er als Dichter zusammen, was er einst zu fassen bekam. Märchen, Legenden, Volkslieder, Heldensagen, sogenannte Dumi, Psalme auf Kirchenslawisch. All das fließt in seine Sprache ein, so wie er es im Dorf gehört hat. Schewtschenko kommt aus der Zentralukraine. Das ist die Region, wo dieser lokale Sprachdialekt, der wird als Kiew-Poltawa-Tscherkasse-Dialekt benannt von Sprachwissenschaftlern. Und das ist sozusagen so die Kernsprache der Ukrainer. Also das, was Schewtschenko erstmal in seinen Gedichten verwendet, das ist eine verfeinerte Form dieses Dialekts. Und das hat für die späteren Zeiten so eine Art sprachlicher Norm gebildet. Hat sich also Schewtschenko in die DNA der heutigen ukrainischen Sprache eingeschrieben? Wäre vielleicht sogar die ukrainische Geschichte ohne ihn eine andere? Die weiteren ukrainischen Autoren, die zum großen Teil auch Schewtschenko nachgeahmt haben, es gab übrigens hunderte von seinen Epigonen, ja, die sich bemühten, noch jahrzehntelang so wie Schewtschenko zu schreiben. Also das war sozusagen eine unoffizielle Unifizierung der allgemeinen ukrainischen Sprache. Denn er hat ja letztlich durch seine Wahl dieser unfertigen Sprachformen, muss man sagen, als ukrainische Literatursprache, hat er wesentlich zur Herausbildung dieses Volkes und dieser Kultur und dieser auch sehr selbstbewussten Kultur beigetragen. Also ich würde den Akzent da eher auf die Sprache setzen, denn was seine eher, sagen wir mal, politischen Engagements angeht, die sind ja relativ schnell ausgebremst worden durch den Zaren. Da konnte er nicht so wirksam werden, aber seine Dichtung und seine Sprache, seine ukrainische Sprache, die haben gewirkt. Ne? Beim Lesen bekam ich Gänsehaut. Mein Herz wurde wie zerrissen und es schwindelte mir vor den Augen. Ich drücke ihr Buch an mein Herz. Schreibt der Schriftsteller Kvitka Asnavjanenka noch kurz vor seinem Tod an seinen jüngeren Kollegen Schewtschenko. Was ist geschehen? Der Kobzar ist erschienen und er erscheint vielen wie ein prophetischer Text. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, das nicht zu vergessen, dass er seine erste Sammlung Kobzar betitelt hat. Also das ist natürlich eine klare Anspielung an die alte mündliche Kultur der wandernden Musiker und Poeten. Schewtschenko sieht sich selbst als Sänger des Volkes, daran besteht kein Zweifel. Als Kobzar seiner Generation, so heißen die ukrainischen Sänger, benannt nach dem traditionellen Saiteninstrument, auf dem sie ihre Lieder vortragen. Schewtschenko trifft den Ton, oder besser, er synthetisiert ihn, formt ihn zu einer neuen Dichtung und erfüllt eine tiefe Sehnsucht der Ukrainer. Ich fand, dass seine Muse den Vorhang des volkstümlichen Lebens zerrissen hatte. Es war schauderhaft süß, schmerzhaft und berauschend, dahin zu blicken, konstatiert Schewtschenkos Freund Kastamarow und nennt ihn den letzten Kobzar und den ersten großen Dichter der Ukraine. Seine Muse durchbrach einen unterirdischen, geschlossenen Raum, der in vielen Jahrhunderten mit mehreren Schlössern versperrt war, mit vielen Siegeln versiegelt. Er öffnete den Weg für Sonnenstrahlen, für frische Luft, für menschliche Wissbegierde. Doch genug der Lobeshymnen. Wie klingt denn nun diese der Volkspoesie abgelauschte Dichtung und was hat es mit der mythischen Gestalt des Kobzaren auf sich? Zum Beispiel dieses, ich habe jetzt im Kopf, diese, wie fängt an seine Papel-Poem. Das ist genauso wie im traditionellen Lied. Also po di bro vi vitervie, gulaje popolu, kraj torohi ne topolu, do samogo dolu. Das ist wieder das Bild, das auf dem Feld der Wind schwebt und der verbreitet sich der so auf diese Felder. Aber am Rande der Weg steht ein Pappelbaum und der wird durch den Wind so bis zum Boden verneigt. Gebeugt, ja. Gebeugt bis zum ganzen Boden. Und das wieder, also das Bild, erstmal dieses Bild, genauso wie in die ukrainischen Lieder. Die Sängerin Mariana Sadowska treffen wir während der Vorbereitungen zu einem Konzertauftritt. Auch sie verbindet mit Schewtschenko eine lange Geschichte. Schon als Kind kannte sie seine Verse auswendig. Später fuhr sie als Künstlerin mit musikethnologischem Interesse durch die Dörfer, hörte dem Menschen beim Singen zu und sammelte die traditionellen Lieder, die vielleicht auch schon Schewtschenko singen hörte. Liebeslieder, Hochzeitslieder, Trauerlieder, Jahreszeitenlieder. In der Ukraine ist die orale, mündlich überlieferte Kultur bis heute präsent. Die Motive wiederholen sich. Zu Beginn wird oft ein Naturbild beschworen. Durch die Wälder, über Felder, macht der Wind die Runde. Eine Pappel beugt am Weg er nieder bis zum Grunde. Grünes Laub am schlanken Stamme trägt sie, doch für wen? Ringsumher wie blaue Wogen Felder nur sich dehnen. Schweigend geht gesenkten Hauptes der Tschumak vorüber. Mit der Flöte sitzt der Hirte am Kuran dort drüben. Sitzt und schaut mit wehem Herzen, niemand in der Runde. Wie die Weise in der Fremde geht sie hier zugrunde. Sagt, wer zog sie auf, die Schlanke? Lässt sie hier sich quälen, in der Steppe? Hört ihr Mädchen, will es euch erzählen. Schon in den ersten Zeilen klingen wichtige Gegensatzpaare an, die bei Schewtschenko immer wiederkehren: Heimat und Fremde. Die Heimat ist das Ersehnte, aber bereits Verlorene, auch symbolisiert durch den Kurhan, ein Grabhügel aus alten Zeiten. Und natürlich durch die windgebeugte Pappel, die einsam dasteht, wie im Exil. Die Geschichte erzählt, wie ein Mädchen in der Bewegung des Laufens in diese Pappel verwandelt wurde, nachdem sie einen Kosaken liebte. Liebte ein schwarzbraunes Mädchen einst einen Kosaken. Er zog fort und musste sein Leben in der Fremde lassen. Das Motiv kann in der ukrainischen Volkskultur als bekannt vorausgesetzt werden und Schewtschenko muss es gar nicht mehr ausführen. Der Kosak zieht in den Krieg, das Mädchen bleibt zurück, in Trauer erstarrt, der Zukunft beraubt. Was zählt, ist der Klang, der Rhythmus, die Musikalität des Textes und die Symbolik, mit der Schewtschenko diese Geschichte erhöht. Eine Metamorphose, wie bei Ovid. Übersinnliche Wesen wie Hexen, Nixen und Seegeister bevölkern die frühen Gedichte. Die Natur ist lebendig. Vor allem der Dnipro. Er ist nicht irgendein Fluss, sondern der Strom des Lebens selbst. Doch noch etwas kommt hinzu. Der Sänger oder Kobzar dieser Verse ist stets präsent und die Moral, die er den Mädchen in die Pappel vorschlägt, klingt erstaunlich liberal. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Fragt das Schicksal nicht. Von selber wird das Herz euch sagen, wen es liebt. Drum liebt, bevor man euch zu Grab getragen. Nicht für lange leuchten rosig euch die frischen Wangen, glänzen euch die schwarzen Augen. Mädchen, nicht für lange. Es ist, als ob der Sänger das Schicksal ausschlägt und trotzig zum Leben aufruft. Vielleicht hört man in diesem Frühwerk auch jenen Schewtschenko heraus, der gegen alle Regeln die Freiheit gewonnen hat und nun mit großer Geste das Leben feiert. Klar ist, Schewtschenkos Dichtung wurzelt in der oralen Kultur, verändert diese jedoch auch und erweitert sie. Die Pappel ist nicht sein einziges Gedicht, das heute als traditionelles Lied gesungen wird. Der Dichter wird zum neuen Volkspoeten. Walter Koschmal sieht darin einen großen Unterschied zu russischen Romantikern wie Lermontow oder Puschkin. Überhaupt zur Romantik, der Schewtschenko mit seinen märchenhaften Motiven zwar nahesteht, deren Intention ihm aber fremd ist. Wenn man ihn mit jemandem aus der zum Beispiel deutschen Romantik vergleichen würde, dann würde ich am ehesten Clemens von Brentano nennen. Einfach, weil Clemens von Brentano auch sehr nahe an der Folklore war. Ja, und auch an den gesprochenen Texten und an den gesprochenen Gedichten. Also wir sprechen ja eher vom romantischen Individuum. Hier geht es um etwas anderes. Das ist jemand, der sich in die Folklore seines Landes eingebunden hat. Ja? Also der eine eher integrative Rolle gespielt hat, der eher nachgeahmt hat, als jetzt originell zu sein. Es bietet sich allerdings auch ein Vergleich mit Heinrich Heine an. Denn Schewtschenko ist auch der Verfasser von satirischen und äußerst scharfzüngigen Versen, in denen er die Obrigkeit und ihre Doppelmoral angreift. Wir hören später einige Kostproben. Die Kunst der Wiederholung bleibt für Koschmal das grundlegende Element in Schewtschenkos Dichtung. Was man auch Motivarmut nennen könnte, sei bei ihm ein Reichtum. Denn mit Hilfe von Wiederholung und suggestiver Wortmagie schafft Schewtschenko einen mythischen Überbau für die so lange unterdrückte ukrainische Volkskultur und Sprache. Eine mythische Ukraine gewissermaßen. Und Mythen bestehen natürlich vor den Religionen, ja. Und Mythen sind natürlich auch diese Mythen der Seher, der griechischen Seher und vieler anderer vorher. Also er sieht sich in allererster Linie, zumindest in seinem früheren Werk, in diesen mythischen Kontexten. Ja? Und da gehören wie selbstverständlich die Kobsaren dazu. Das ist ein Kobsar. Ein greiser, blinder Sänger, der von einem Kinde geleitet von Markt zu Markt zieht, von Dorf zu Dorf und dort den Leuten seine Lieder singt. Sonderbare Lieder nach sonderbaren Melodien. Seinen Namen hat er von einem kleinen, flachen Saiteninstrument, einer Art Leier, der Kobsa, welche er am Bande trägt, mit der er seinen Sang begleitet. Was er seinen Volksgenossen vorträgt, ist dasselbe, was einst Homer und die Homeriden den Hellenen zugesungen. Die Heldengeschichten der Vorzeit in schlichter und doch poetischer Form. Es ist ein komisch wehmütiger Gegensatz zwischen Sang und Sänger. Der greise Bettler, der armen, geknechteten Bauern, welche seit Jahrhunderten und auch heute noch unter der Peitsche des polnischen Herrn seufzen, in aufregendem Rhythmus die kühnen Taten vorträgt, welche einst ihre glücklicheren Ahnen vollbracht. Der poetische Bericht stammt vom österreichischen Schriftsteller Karl Emil Franzos, geboren 1848 in der heutigen Westukraine, 34 Jahre nach Schewtschenko. Gut möglich, dass er bereits durch dessen Kobsar beeinflusst ist. Schließlich gilt Schewtschenko zu diesem Zeitpunkt bereits als oberster Sänger seines Volkes. Nicht ohne Ironie beschreibt Franzos die starke Wirkung des Vortrages auf die Dorfbewohner, die schließlich halblaut mitsingen. Doch der greise Sänger ermattet bald. Und wie er verstummt, ist auch der Bann gewichen, der sich um die Seelen seiner Hörer gelegt. Die Züge der Alten werden wieder stumpf und melancholisch wie vordem. Und Iwan fährt wie aus einem Traume auf und sagt seufzend: »Das sind vergangene Zeiten. Da hat es noch keine Gendarmerie gegeben. Jetzt sind wir friedliche Leute. Wir wollen nur, dass man uns in Ruhe lässt. Und du, Alter, schweige von den alten blutigen Geschichten und sing uns was Lustiges.« Auch das kann der Kobsare. Es stehen nicht nur die historischen Lieder, die Dumen, auf seinem Repertoire, sondern auch Dumki, kleine Liebeslieder, und Schumki, Scherz- und Schelmenlieder. Aber wenn er Dumen singt, so ist der alte Mann ehrwürdig und ergreifend. Das prägt eigentlich die ganzen frühen Jahrhunderte, also vom 10. bis zum 17., 18. Jahrhundert der ostslawischen Kultur. Das war ja vor allem eine unendlich reiche mündliche Kultur, die wir nur nicht kennen, weil sie vergessen ist. Ja? Aber sie hat trotzdem existiert und sie war mit Sicherheit dominant. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein kluger Kunstgriff sozusagen von Schewtschenko. Weiß ich nicht. Ich denke mir, er war zu sehr Überzeugungstäter, um irgendwelche Manipulationen. Er gibt schon also eben diese Handlungsanweisungen. Auf jeden Fall schlüpft Schewtschenko erfolgreich in die Rolle eines wissenden Außenseiters, der eine Geschichte erzählen und sie zugleich kommentieren kann. Der Kobzar hat seinen eigenen Metatext. Er kann sich über den Inhalt lustig machen, über die Ungerechtigkeit der Fabel empören oder Anteil am Schicksal der Hauptfigur nehmen. So wie bei Katerina in der gleichnamigen Ballade. Katerina kommt natürlich aus dem Dorf, umgeben von der bekannten Natursymbolik. Wieder geht es mit einer Ansprache an die Mädchen los, doch wirkt es wie eine mahnende Gegenthese zu Die Pappel. Der Kobzar Schewtschenko lässt verschiedene Seiten desselben Instrumentes erklingen. Wenn ihr lieben wollt, ihr Mädchen, liebt keine Soldaten. Der Soldat ist fremd im Lande, wird euch stets verraten. Der Soldat liebt nur zum Spaßen, lässt euch Spaßen stehen und geht fort um euch, ihr Mädchen. Ist es dann geschehen? Ging es nur um euch, ich sag nichts. Doch die euch geboren, eure Mütter, eure Alten, sind dann auch verloren. Blutend kann das Herz noch singen, denn es kennt sein Sehnen. Doch ins Herz hinein blickt niemand, niemand schenkt ihm Tränen. Darum, wenn ihr liebt, ihr Mädchen, liebt keine Soldaten. Der Soldat ist fremd im Lande, wird euch stets verraten. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die Trompeten zum Aufbruch blasen. Und genau das passiert. Katerina lebt selbstlos, so wie in Die Pappel. Doch der Soldat wird abgezogen und lässt sie schwanger zurück. Von den Eltern verstoßen, macht sie sich mit dem Kind auf dem Weg nach Moskau. Doch bei Kiew gibt sie auf, setzt das Kind am Wegesrand ab und ertränkt sich im Fluss. Das Gedicht Katerina oder die Ballade Katerina, das ist sicher einer der Kerntexte, den jede Ukrainerin und jeder Ukrainer auch kennt und der die meisten mit Sicherheit bis heute zu Tränen rührt, obwohl man rein motivisch sagen würde, naja, so eine abgegriffene Geschichte. Aber zunächst mal muss man natürlich sagen, naja, Katerina ist eine Ukrainerin und ein ukrainisches Mädchen und ihr Verführer ist ein russischer Soldat. Das heißt also, das leidende Volk und das herrschende Volk treffen aufeinander und wieder einmal wird Macht ausgeübt und wieder mal wird die Ukrainerin zum Opfer. Und durch das Dorf geht Katerina weinend, auf dem Kopf das Schandentüchlein, auf dem Arm die Kleine. Kam vors Dorf hinaus, die Sinne wollten ihr vergehen, blickte nochmals rückwärts, nickte und blieb schluchzend stehen. Doch das Kind, das kleine Englein, weiß noch nichts von Leiden, tastet nach den Mutterbrüsten mit den Händen beiden. Die meisten Figuren in den Gedichten von Taras Schewtschenko und seinen Poemen sind Frauen. Und Frauen, die missbraucht wurden, die sehr viel leiden. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass er auch dieses Bild der Ukraine so sah. Das hat auch so, haben wir in der Schule immer gelernt, was ich immer nicht gemocht habe, dass die arme, so quasi diese arme Frau symbolisiert jetzt die ganze arme Ukraine, die so gelitten hat unter der russischen Herrschaft. Ich glaube, in seinem Fall ist das seine persönliche Trauma gewesen. Ob nicht seine Cousine hatte eine Affäre mit einem russischen Soldaten und dann nach hat sich entweder umgebracht oder stark gelitten. Genau weiß ich das nicht. Tanja Malarchuk spielt auf einen wichtigen Aspekt an. Schewtschenkos Erzählen ist in einem hohen Maß auch ein autobiografisches Erzählen. Schewtschenko identifiziert sich dabei mit den Ausgestoßenen, sei es das Mädchen, sei es die Magd, der Sträfling oder der blinde Sänger selbst. Dennoch ist Katerina die wirkmächtigste Figur seiner gesamten Dichtung. ich glaube, dass er tatsächlich ein Sänger des Weiblichen ist und nicht der Männlichkeit, der diesen kämpferischen Männlichkeit, die kommt und vernichtet und vergewaltigt die Frauen, als umgekehrt. Ja? Aber ich glaube, dass das auch kommt aus dieser Mentalität der Ukrainer, die wenig Männlichkeit überhaupt in sich hat. Erst jetzt kommt in diesem Angriffskrieg zum ersten Mal tatsächlich, dass diese Männlichkeit anders betrachtet wird. Zum ersten Mal kommt auch dieses männliche Heldentum, also dass die Männer gehen, um zu schützen. Ja? In die ganze Geschichte durch. In der Ukraine wurden die Männer entweder getötet oder genommen als Soldaten in diese russische Armee. Und dann sind die Frauen geblieben, die gelitten haben. Die ukrainische Kultur generell ist sehr weiblich. Ja? Eben ohne diese Männlichkeit, diese toxischen Männlichkeit. Auch Walter Koschmal betont das Weibliche Schewtschenkos und der Volkskultur, aus der er kam. Es ist ein Teil dieser unglaublichen Besonderheit, auch dieses Dichters, ja, dass er, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht in die Nähe irgendwelcher Gender-Diskussionen rücken, aber er hat schon weibliche Alter Egos geschaffen, ja. Und das ist auch ein Teil seiner Wirkung, ja, seiner Wirkung, dass das eben sowohl männliche als auch weibliche Personen sind. All das sorgt für eine unglaubliche Homogenität, für eine unglaubliche Dichte dieser Texte. Es geht um die Intertextualität des Gesamtwerkes. Dieselbe Figur taucht darin immer wieder auf, als Inkarnation der Katharina. Der Slawist Walter Koschmal beobachtet, dass das Motiv zunehmend religiös besetzt ist. Einen Höhepunkt findet das schließlich im Gedicht Maria, in dem Jesus selbst als Beistrug, als Bastard erscheint, der aber durch Josefs selbstlose Bereitschaft, ihn zu adoptieren, wieder in die Gesellschaft integriert wird. Also da wird es ganz deutlich, dass sozusagen Katharina auch auf einer Entwicklungsstufe hin zur Religiosität, zur religiösen Transformation ihre Figur zu sehen ist, dass sie auch eine Vorstufe ist hin zu einer Gottesmutter. Und ja, natürlich sieht sich Taras Schewtschenko selbst auch in diesen religiösen Kontexten. Natürlich will er seinem Volk auch diese Erlösung bringen durch seine Dichtung. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Der Erzähler in Katharina identifiziert sich nicht nur mit der Mutter, sondern auch mit dem Kind. Das sitzt am Ende der Ballade zusammen mit dem Sänger am Straßenrand. Ein Waisenkind, so wie Schewtschenko. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати. Торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Wo es nach Kiew geht, sitzt singend ein Kobzar am Wege. Ganz behängt mit Bettelsäcken sitzt ein Kind daneben. In der Sonne, heißen Strahlen, nickt der Kleine schläfrig. Der Kobzar singt unterweilen alte Lieder kläglich. Wer vorbeigeht, gibt dem Alten eine kleine Gabe, Brot und Groschen. Doch die Mädchen blicken auf den Knaben unter ihren schwarzen Brauen, hungrig, ohne Schuh. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата, шажок міхоноші, задивляться чорнобриві і боси, і голе. Die Sommernächte in Petersburg brachte ich fast immer auf der Straße zu oder irgendwo auf den Inseln, am häufigsten aber am Akademieufer.

Die Speichellecker sind mit Gold behangen. Der Zar selber, lang und düster, kommt er angegangen, Arm in Arm mit ihm die Zaren, blass und fadenscheinig, eingeschrumpft wie eine Morchel, dürr und spinnenbeinig. Dazu wackelt mit dem Kopfe hin und her die Arme. Da! Der Zar fängt an zu plappern und die holde Zarin hopst und tänzelt durch die Reihen wie der Storch im Garten. Sprechen leise miteinander und man hört bisweilen Worte Vaterland und Knopfloch, Griffe kloppen, Glieder. Und dann setzt die Zarin schweigend sich aufs Sofa nieder. Wir erinnern uns, die Zarin hatte mit immerhin 400 Rubeln zum Freikauf des Verfassers dieser Zeilen beigetragen. Ja, ja, das war eigentlich der Grund für diesen Zorn des Zaren. Und dass diese Strafe so besonders grausam war, diese Undankbarkeit, ja, dass die Zarenfamilie das Geld für seine Freiheit gespendet hat. Und das liegt aber in der Natur des Dichters, der, wie gesagt, der auch mit dem Gott ziemlich anspruchsvoll spricht, ja, und dass er politisch absolut reif war, das System zu hassen, auch wenn das System ihm persönlich etwas Gutes getan hat. Ja, aber er sieht gleichzeitig seine Verwandten, seine Geschwister, die bleiben alle immer noch in dieser Sklaverei. Am 30. Mai wird das Urteil verhängt. Militärdienst auf Lebenszeit. Lebenslängliches Verbot der Rückkehr in die Ukraine und Verbannung in die Provinz. Zwei Tage später wird er, vorerst nur formal, in das Orenburger Linienregiment eingegliedert und zum Dienstantritt in die Festung Orsk im fernen Ural verbannt. Unter strengster Aufsicht. Mit Verbot zu schreiben und zu zeichnen. Die Verschärfung des Strafmaßes fügt Zar Nikolai handschriftlich dem Urteilsspruch hinzu. Aber wie sagt das Sprichwort, Russland ist groß und der Zar ist weit. Das gilt erst recht am Fuße des Uralgebirges, über 2000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Zur Schewtschenko-Legende gehört die Erzählung von einem kleinen, handgenähten Heftchen mit gepichtem Umschlag, in das er heimlich Skizzen zeichnete und Gedichte schrieb und das er im Stiefelschaft verbarg. Das Heft wird es gegeben haben, aber es gab vor allem auch Offiziere und Beamte, die dem Verbannten wohlgesonnen waren und gern ein Auge zudrückten. Der Regensburger Slawist Walter Koschmal. Der hat geschrieben, er hat sich, das weiß man auch, er hat Geld verdient durch Porträts, auch in der Verbannung. Und er hat scheinbar sogar dann an Expeditionen teilgenommen, auch an wissenschaftlichen Expeditionen und ist dort auch als Zeichner aufgetreten. Im Herbst 1848 nimmt der Forschungsreisende Alexei Butakow Schewtschenko als Zeichner mit auf eine geografische Expedition an den Aralsee. Über 200 Skizzen von Landschaft, Flora und Fauna fertigt dieser dort an. Zeichnet die Jurtenlager der Steppennomaden, Kamelkarawanen, Festungsruinen und verlassene Siedlungen. Und er schreibt am Ufer des Aralsees wehmütige Zeilen. Der Himmel, ungewaschen er, die Wellen schläfrig, träg versunken, und auf dem Strand weithin wie trunken das Schilf schwankt windlos, Gott und Herr. Wie lang muss ich in diesem dumpfen, ob unverschlossenen Kerker sumpfen, in diesem elendsten Meer dem Leben und der Welt entsagen? Sagt nichts, nur rührt wie Leben, selbst das tote Steppengras so gelb, es will mir nicht die Wahrheit sagen, und niemand sonst, den ich könnt fragen. Bis April 1850 lebt Schewtschenko dank der Gutwilligkeit seiner Vorgesetzten im unverschlossenen Kerker der Verbannung, aber noch in relativer Freiheit. Er muss nicht wie die anderen Soldaten in der Festung Orsk wohnen, sondern darf in Orenburg eine eigene Wohnung nehmen. Aber dann zeigt ihn jemand an. Er wird festgenommen und als die Polizei Zeichnungen und Gedichte bei ihm findet, in einen noch weiter abgelegenen Ort verbannt, in die Festung Nowopetrovsk am Kaspischen Meer. Heute gehört die Stadt zu Kasachstan und heißt Fort Schewtschenko. Nowopetrovsk ist als Festung viele Stunden vom nächsten Ort entfernt. Rekruten und Offiziere werden auf lange Zeit zu Schewtschenkos einzigen Umgang und zu seinen soziologischen Forschungsobjekten. Soldaten bilden die ärmste, elendste Volksschicht in unserem rechtgläubigen Vaterland. Dem Soldaten hat man alles genommen, was das Leben lebenswert macht. Familie, Heimat, Freiheit. Buchstäblich alles. So ist ihm wohl zu verzeihen, dass er, um seine arme, einsame Seele zu trösten, gelegentlich ein halbes Fläschchen Fusel kippt. Und die Offiziere, die mit allen menschlichen Rechten und Privilegien ausgestattet sind, was unterscheidet sie vom einfachen Soldaten? Nichts als die Uniform unterscheidet diese Bedauernswerten vom einfachen Soldaten. Er hat die Militär gehasst und er hat auch in den Tagebüchern gesagt, dass das das Schlimmste wäre, wie man mich bestraft könnte. Nicht einmal ein Teufel konnte mich besser bestrafen, als das der Zar gemacht hat, indem er mich zum Militär verdammt hat. Und dann hat er noch in einem Abschnitt gesagt, ich habe mir an dem Tag, als sie mich rekrutiert haben, mir versprochen, dass sie nie einen Soldaten aus mir machen. Und das haben sie nie geschafft. Schewtschenko, der in seitenlangen Poemen die Schlachten der Saporoscher Kosaken schilderte, oft jedes blutigste Detail ausmalte und der die Tapferkeit und kriegerischen Fähigkeiten der alten Hetmanen pries, ist angewidert vom Stumpfsinn des soldatischen Lebens in der zaristischen Armee. Dem Zusammenspiel von Despotie und Untertanengeist, das er beobachtet. Von der menschenschinderischen Willkür, die von Offiziersrang zu Offiziersrang abwärts weitergegeben und schließlich mit der Knute auf die Rücken der untersten Rekruten ausgeteilt wird. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder im Wesen der Sache selbst liegt, aber nicht einmal in der Garde habe ich auch nur einen anständigen Mann in Uniform getroffen. Sofern er nicht soff, war er mit Sicherheit ein Dummschwätzer und Angeber. Hatte er aber auch nur den kleinsten Funken Verstand, so war er zwar auch ein Angeber, darüber hinaus aber ein Säufer, Prasser und Wüstling. Natürlich wuchs angesichts dieser Erfahrung meine Abneigung bis hin zum Ekel. Und natürlich konnte es sich mein heimtückisches Schicksal nicht versagen, mich ätzend und bösartig zu verhöhnen, indem es mich selbst in den stinkendsten Schlamm dieses christlichen Standes stieß. Ein Soldat zu sein in einer Armee im Russischen Reich bedeutete eben, also kämpfen gegen die aufständischen Völker in diesem Imperium, zu töten, ja, andere erobern, kolonisieren. Das hieß in der Zeit, ein Soldat in diese sinnlose Kriege zu führen. Das war die Aufgabe dieser Soldaten in der Zeit. Und stark dagegen war Taras Schewtschenko auch. Und wenn man jetzt über heutige Zeiten sprechen, viele meiner Bekannten, Intellektuelle, Journalisten, Schriftsteller, die sagen, wir gehen jetzt an die Front zu kämpfen, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder in russische Armee dann irgendwann gehen, um gegen die Unabhängigkeitswillen anderer Völker in diesem Imperium kämpfen. Sie kämpfen für die Befreiung und die russischen Soldaten kämpfen, um zu erobern und um zu unterdrücken und zu vernichten. Das ist ein Unterschied. Im August 1857 kommt überraschend Nachricht aus St. Petersburg, dass Schewtschenko aus dem Armeedienst entlassen und seine Verbannung nach 10 Jahren aufgehoben werden soll. Jetzt darf er, ganz offiziell, wieder schreiben. Er kauft sich Papier, Tinte und Feder und beginnt ein Tagebuch, das er bis zu seiner endgültigen Freilassung und Rückkehr nach Petersburg 1,5 Jahre später führen wird. Dieses Journal verfasst er, anders als seine Lyrik, gänzlich in russischer Sprache. Die Erklärung ist, dass vielleicht hatte er diese Sprachteilung so unternommen, dass was poetisch ist, diese dichterische Ebene, muss aus der Muttersprache kommen. Dort, wo Seele, wo Herz spricht, das kommt nur mit Muttersprache. Deshalb sind die auf Ukrainisch. Und die Texte, die mehr Kopf als Herz brauchen, dann auf Russisch, weil das die gelehrte Sprache ist. Er hat begonnen, diese Tagebücher zu schreiben, als er ein Zeichen bekommen hat, dass er vielleicht doch befreit wird und dass er dann irgendwann nach St. Petersburg zurückkehren kann oder in die Ukraine. Aber diese Maschinerie, dieses russische Reich ist sehr bürokratisch und sehr lange. Und er hat noch fast 2 Jahre gewartet, bis er wirklich befreit wird. Und man sieht auch, wie seine Hoffnung dann langsam wieder sinkt. Im Endeffekt ist das wie ein Roman zu lesen. Eines Menschen, der endlich auf die Befreiung wartet und man weiß bis Ende nicht, ob er das erlangt oder nicht, ob er tatsächlich befreit wird. Wer glaubt, dass ein Weidenbaum Birnen hervorbringen kann, der ist wirklich ein Narr. Aber ist mein Glaube, bald in Petersburg zu sein, ebenso närrisch? Vielleicht wird es erst im Winter sein, aber es wird doch zweifelsfrei so kommen. Ich werde die Gesichter derjenigen wiedersehen, die mir am Herzen liegen. Meine liebe Akademie, die Eremitage, die zu sehen mir noch nicht vergönnt war. Und ich werde in die Oper gehen, die zauberhafte Oper. Oh, wie süß, wie unaussprechlich süß ist es, an diese schöne Zukunft zu glauben. Als er das schreibt, ist Schewtschenko noch 2 Monate von der Ankunft seines Entlassungsdokumentes und dem Beginn der Heimreise entfernt. Die einzige sinnvolle Beschäftigung, die er hat, ist das Tagebuchschreiben. Nur passiert eben leider nichts. Aus purer Schreiblust notiert er also an sich Belangloses, Alltägliches und nimmt es als Ausgangspunkt für politische, philosophische, manchmal bittere, oft humorvolle, meist geistreiche Betrachtungen. Er schult sich, wieder einmal autodidaktisch, im modernen, essayistischen Schreiben. Gestern war, wie ich heute erfahren habe, trotz des Sonntags und des guten Wetters kein einziger der Offiziere im Gemüsegarten. Sie hegen eine seltsame, unverständliche Abneigung gegen duftendes Grün. Sie ziehen den Staub und den widerwärtigen Gestank in der Festung, dem kühlenden Schatten, den Blumen und dem Grün des Gemüsegartens vor. Eine unbegreifliche Verhärtung der Organe. Am 2. August 1857 ist endlich Aufbruch. Schewtschenko schippert mit dem schäbigsten aller Fischerboote, wie er schreibt, 3 Tage lang über das Kaspische Meer nach Astrachan an die Mündung der Wolga. Von hier aus soll es mit dem Dampfer flussaufwärts gehen nach Nizhny Novgorod. Die große Handelsstadt am Mittellauf der Wolga, hier kommt er am 20. September mit dem Dampfschiff Fürst Paharski an, wird dann ein Kulturschock. Auf einmal gibt es einen Kreml, ein Opern- und Konzerthaus, Galerien, Theater, Bibliotheken und vor allen Dingen viele neue und alte Bekannte und Freunde, eine ukrainische Community, anregende Unterhaltungen, gesellige Abendessen, mit einem Wort Kultur. Ende Oktober wird Taras Schewtschenko klar, dass er über den Winter hier bleiben wird, denn ein offizieller Brief teilt ihm mit, dass es mir verboten ist, die beiden Hauptstädte zu betreten und ich unter der geheimen Überwachung der Polizei stehe. Schöne Freiheit. Ein Hund an der Leine. Das heißt, auf meine Dankbarkeit könnt ihr lange warten, Eure Hoheit. Was soll ich jetzt tun, ohne meine Akademie, ohne meine geliebten Kupferstiche, von denen ich so lange und so süß geträumt habe? Schewtschenko wollte endlich wieder Künstler sein. Die Malerei traute er sich nach 10 Jahren außer Übung nicht mehr zu. Aber an der Petersburger Akademie Kupferstiche nach Gemälden anzufertigen, darin sah er seine Möglichkeit für einen Neubeginn. Wieder also so ein Traum, der durch zaristische Willkür zumindest vorerst zerplatzt wie eine Seifenblase. Ein anderer geht, zu Weihnachten 1857, in Nowgorod in Erfüllung. Juri Andruchowitsch. Es gab so eine wirklich große Freundschaft, Schewtschenko und Schtschepkin. Schtschepkin war der Schauspieler, einer der besten, meist bekannten im Zarenrussland, der wie Schewtschenko aus dieser Sklavenschicht kam. Also der war wie Schewtschenko auch später freigekauft und wurde zu einem freien Menschen. Er war ziemlich älter als Schewtschenko und sie trafen einander in die letzten Schewtschenkos Lebensjahre. 18. Dezember. Heute müsste Schtschepkin aus Moskau abfahren. Ach, wie gut das wäre, wenn er tatsächlich abgefahren wäre. Dann könnte ich schon übermorgen das Vergnügen haben, meinen alten, meinen einzigen Freund abzuküssen. Und da gibt es ziemlich lustige Notizen in Schewtschenkos Tagebuch, wo er zum Beispiel mit einem Datum notiert, er, heute ist Schepkin angekommen. 24. Dezember. Das Fest der Feste und ein Jubel ohnegleichen. Um 3 Uhr morgens ist Michailo Semjonowitsch Schepkin eingetroffen. Und dann gibt es nichts mehr, 3 oder 4 Tage. Dann steht es nach 3, 4 Tagen nur, Schepkin ist abgefahren. Also das alles, das inzwischen lag, das war nur Trinken und Weinen. Und das finde ich auch sehr typisch für die Epoche. Ob Schewtschenko in diesen beseelten Tagen dem Freund Schepkin auch von seinen innersten Sehnsüchten erzählt hat? Große Männerfreundschaft schön und gut, aber immerhin, er ist fast 44, steht nach 10 Jahren Verbannung nicht mehr in der Blüte seines Lebens und... Oh Gott im Himmel! Schwer ist doch mein Leben. Mein Herz läuft über, doch wem sollte lieb ich geben? Gabst kein Glück mir hier auf Erden, nicht in jungen Jahren, gabst es niemals mir und niemals werd ich es erfahren. Gab's dem jungen Herzen nicht, mit einem Mädchenherzen zu verbinden sich. Meine Jahre, meine Jungen sind so hingeschwunden, in der Fremde, niemand fand sich, all mein Leid zu teilen. Er hatte ja, und da muss man vielleicht nochmal dran erinnern, eben doch sehr, sehr früh seine Mutter verloren, war sehr, sehr früh verwaist, auch ohne Vater. Also von daher hat ihn wohl, und da haben wir immer wieder Hinweise in den verschiedensten Texten, wirklich dieses Bedürfnis nach einer Partnerin, nach einer Frau immer umgetrieben. Ja, also da gibt es Hinweise auf eine frühe Freundin, wohl eine Polin, alles etwas vage in seinen Unterlagen. Also auch da erfährt man wenig. Dann später, also in diesem Tagebuch, nach der Verbannung, noch an der Wolga, also noch gar nicht zurückgekehrt ist, auch wieder eine Frau, wo er sich erhofft, dass es jetzt zu einer Ehe kommen könnte und er noch eine Familie gründen konnte. Das hat sich alles nicht umsetzen lassen, nicht realisieren lassen. Und ich denke, er hat sehr darunter gelitten. 2 Tage nach der Abreise des Schauspielerfreundes, am Neujahrstag 1858, begegnet Schewtschenko einer Kollegin Schepkins. Katerina Pijunowa spielt am Nowgoroder Theater gerade die Titelrolle in einem Vaudeville Dmitri Lenskis. Sie ist ein liebreizendes Geschöpf, nicht ganz halb so alt wie Schewtschenko. Dieser hält ihre Freundlichkeit ihm gegenüber offenbar für erwiderte Zuneigung, macht ihr einen Antrag, legt ihr sein Herz zu Füßen und einen Stapel Bücher auf die Türschwelle und dann wartet er. 30. Januar. Liebste und verehrte Katerina Borisowna, ich habe Ihnen eigenhändig die Bücher gebracht, und zwar, damit Sie sie lesen. Aber Sie ließen sie, ohne sie gelesen zu haben, an mich zurückgehen. Wie soll ich mir Ihr Verhalten erklären? Es hinterlässt mich ratlos, besonders wenn ich dazu an unser heutiges Gespräch zurückdenke. Ist Ihre Geste vielleicht schon die Antwort auf meinen Antrag? Wenn dem so sein sollte, bitte ich um nähere Erklärungen. Die Angelegenheit ist für mich zu wichtig. Ich liebe Sie und sage Ihnen das frei heraus, ohne große Schwüre und Schmeicheleien. Ihr Gatte zu werden, wäre für mich das größte Glück, und den Gedanken daran aufzugeben, wäre schwer. Keine Antwort. 31. Januar. Ich bin völlig ungeeignet für die Rolle als Liebhaber. Sie hält mich wahrscheinlich für einen Verrückten oder einfach für einen Säufer und obendrein einen Schurken. Wie soll ich ihr erklären, dass ich weder das eine noch das andere oder das dritte bin, dass ich kein dreister Schmieren-Casanova bin, sondern ihr aufrichtiger, herzlich und tief ihr verbundener Freund? Dann vermittelt er ihr mit Hilfe Schepkins ein Engagement am Theater in Charkiw, bietet an, sie dorthin zu begleiten. Erst möchte sie lieber mit ihrem Vater reisen, dann schlägt sie das Engagement ganz aus. Am 24. Februar schreibt Schewtschenko in sein Journal: Ich habe zufällig die Pijunowa getroffen und konnte mich nicht überwinden, mich vor ihr zu verbeugen. Wie lange ist es her, dass ich in ihr meine zukünftige Frau gesehen habe, mein Schutzengel, für den ich bereit war, meine Seele hinzugeben? Unglückliche Frau Pijunowa. Von den Nägeln bis zu den Haaren ist sie verdorben. Die Tage gehen, die Nächte gehen, der Sommer geht, der helle Schein im Aug erlischt, Herbstblätter wehen. Das Denken schläft, das Herz schlief ein, alles schlief ein. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch bin. So schlepp ich schwer das Leben hin. Muss ich es tragen? Kann nicht mehr lachen, nicht mehr klagen. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Ja, hat in diesem Gedicht den Rhythmus geändert. Wir haben die erste Strophe, die kürzer ist, und die ist so im Rhythmus ein bisschen ruhiger. Das ist nur die Klage. Das eigentlich der Hauptmotiv ist so ekklesiastisch. Also alles vergeht und alles ist vergeblich. Und dann kommt diese sozusagen Nervosität des Geistes und er ändert den Rhythmus, macht die zweite Strophe viel länger und die ist so pulsierend. Und das ist schon seine direkte Anrede an den Gott. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти в кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки-віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Schicksal, hör mich. Sag, wo bist du? Nein, es gibt keins, gibt keins. Hast du Gott kein Gutes übrig? Ein Böses gib, nur gib eins. Lass mich nicht im Gehen schlafen, lass mein Herz nicht sterben und wie ein faulen Holzklotz in der Welt verderben. Schewtschenko ist immer so eine Art Heretiker. Also wenn er auch mit dem Gott spricht, dann ziemlich, würde ich sagen, ziemlich frech und ziemlich scharf. Und er hat nichts dagegen, dass der Gott ihm ein schlimmes Schicksal schickt. Nur, dass es ein Schicksal sein wird. Dann kommt diese pulsierende Stimmung in zweiter Strophe. Schicksal, hör mich. Sag, wo bist du? Nein, es gibt keins, gibt keins. Hast du Gott kein Gutes übrig? Ein Böses gib, nur gib eins. Das ist so ein Gedicht, das für mich mein Schewtschenko bedeutet, nicht das einzige natürlich, wo ich ihn vor allem als einen Menschen sehe, der natürlich seine Schwäche hat, der überhaupt seine Rolle als ein Genie nicht spürt. Der ist voll von Zweifel und der wünscht für sich so etwas wie ein Sturm, eine Katastrophe. Und das macht das Gedicht für mich ja ziemlich großartig, weil er so menschlich in diesem Gedicht ist. Ende Februar 1858 erhält Schewtschenko überraschend die Nachricht, dass er jetzt doch nach Petersburg zurückkehren darf. Graf Fjodor Tolstoi, der Präsident der Kunstakademie, hatte sich für ihn eingesetzt. Am 27. März kommt er endlich an und die nächsten Tage werden ein einziger Champagnerrausch. 29. März. Am Abend stellte mich die Gräfin Tolstoi ja ihren Bekannten vor, die an diesem Abend in großer Zahl in ihrem Haus versammelt waren. Sie begrüßten mich wie einen lang erwarteten und teuren Gast. Oh, danke dafür. Am Ende komme ich in Petersburg noch in Mode. Es sieht ganz danach aus. Was wäre aus Taras Schewtschenko, wenn er zum Beispiel nicht verbannt wurde, also nicht zwangsrekrutiert wurde für 10 Jahre, die auch ihn total als Mensch, also physisch zerstört haben? Er ist nach diesen 10 Jahren im inneren Russland, damals Mitte 19. Jahrhundert, ist ein alter, versoffener Mann irgendwann dann nach St. Petersburg zurückgekehrt. Und es blieben ihm nur noch einige Jahre zu leben. 2 Wochen nach Schewtschenkos Rückkehr geben Gräfin Talstaja und Graf Tolstoi ein großes Abendessen zu Ehren ihres Freundes. Der Höhepunkt der Rückkehrfeierlichkeiten. Nikolai Starow, der bei den Tolstois als Hauslehrer angestellt ist, hält eine Rede, die den Ehrengast zu Tränen rührt. Da ist es wieder, das Weinen. Schewtschenkos Unglück ist vorbei. Damit endet auch eine unfassbare Ungerechtigkeit. Wir sind erfreut, ihn unter uns zu sehen, der all die Zeit, die er in schrecklichen, unheilvollen Umständen verbracht hat, eingesperrt, in den finsteren Mauern einer Kaserne, sich nie der Verzweiflung hingegeben, sondern sich die Liebe zu seinem schweren, aber edlen Schicksal bewahrt hat. Damit ist er ein großes Vorbild für alle unsere zeitgenössischen Künstler und Dichter. Und schon dies Verdienst allein würde reichen, ihn unsterblich werden zu lassen. Lassen Sie mich einen Toast ausbringen auf Schewtschenko, der durch seine Leiden den heiligen Glauben aufrechterhielt, dass keine, noch so widrigen Umstände, die wahrhaftige moralische Natur eines Menschen unterdrücken können. Im Februar 2014 auf dem Euromaidan. Seit Dezember demonstrieren die Menschen bei Minustemperaturen gegen den neuen Schulterschluss des Präsidenten Viktor Janukowitsch mit Russland. Eigentlich sollten zu dieser Zeit die Vorbereitungen zum 200. Geburtstag des großen Nationaldichters Taras Schewtschenko auf Hochtouren laufen. Schon zu Sowjetzeiten waren dessen Jubiläen eine staatstragende Angelegenheit, wenn auch mit anderen Vorzeichen als jetzt in der unabhängigen Ukraine. Doch das Jubiläum fällt aus. Oder aber es findet statt, nur eben anders. Nämlich so, wie es in Schewtschenkos wohl berühmtesten Gedicht Vermächtnis geschrieben steht. So begrabt mich und erhebt euch. Das liegt in seinem Sinne, absolut. Also dass auch dieses Jubiläum so gleichzeitig kam mit der letzten Episode des Maidan, mit himmlischen Hundertschaft. Und ja, das ist alles, sieht alles so aus, als ob das irgendwie nach einem Szenario sich entwickelt, das vom Schewtschenko irgendwie angefangen wurde. Der Maidan, eine angewandte Schewtschenko-Feier, gar eine späte Erfüllung seines Vermächtnisses? Julija Andruchowitsch war auf dem Maidan und fand, wie viele Schriftsteller in dieser Zeit, eine Aufgabe darin, im Ausland, insbesondere im deutschsprachigen Raum, die Ukraine zu erklären. Auch für Tanja Malarchuk ist das seit 2013 eine wichtige und nicht endende Beschäftigung. Ich war nicht auf dem Maidan und ich habe nicht das Alltägliche. Mehrere Monate dauerte ja Euromaidan und das Alltägliche habe ich nicht mitbekommen. Aber dass der Erste, der getötet wurde, Serhiy Nahoyan aus Armenien, dieser junge Mann, er hat dann auch ein Taras Schewtschenko vorher zitiert. Und es gibt ein Video mit ihm, wo er ein Gedicht genau von Taras Schewtschenko erzählt. Das ist ein Zufall, der nicht ein Zufall ist. Kämpft und siegt. Der Sieg ist euer. Gott lässt es gelingen. Recht und Freiheit, Ruhm, auch Ehre werdet ihr erringen. Serhiy Nigoyan ist mit seinen 20 Jahren der erste Tote auf dem Euromaidan. Er wird am frühen Morgen des 22. Januar 2014 von mehreren Schüssen getroffen. Sein Name eröffnet die Liste der sogenannten himmlischen Hundertschaft, der Opfer oder Märtyrer der Maidan-Revolution. Noch im Dezember rezitierte er auf den Barrikaden das Gedicht »Der Kaukasus«, ein besonders kämpferisches Gedicht, geschrieben 1845, das auch außerhalb der Ukraine beliebt ist. Berge über Berge, von Gewölk umflossen, grambesäte Berge, Berge Blut begossen. Seit Urzeiten muss Prometheus hier am Felsen leiden, Tag für Tag zerfleischt der Adler seine Eingeweide. Frisst am Herzen, doch kann er es nicht zum Sterben bringen. Immer wieder sieht das Herzblut lachend rot man rinnen. Unsere Seele, unsere Freiheit kann niemand bezwingen. Felsen unter stillen Wassern trägt kein Sturm von hinnen. Gieriger, das Herz zu töten wird dir nicht gelingen. Niemand wird das ew'ge heil'ge Wort zum Schweigen bringen. Der gierige Adler, das ist natürlich das zaristische Russland. In diesem Gedicht ändert Schewtschenko zwar die geografischen Koordinaten und den mythischen Bezugsrahmen. Schauplatz ist nicht die Ukraine, sondern der Kaukasus. Doch die physischen Leiden des Prometheus sind mehr als bloße Metaphorik. Sie haben einen direkten Bezug zum Erfahrungsraum des Dichters und vieler seiner Zeitgenossen im russischen Herrschaftsgebiet, denen Gewalt und Folter nicht fremd waren. Im weiteren Verlauf geht es um alle Völker, die unter dem Adler leiden. Im Gedicht rücken sie zusammen. Wie so oft bei Schewtschenko ändert sich nach der Einleitung der Tonfall. Der Text wird zur beißenden Satire, wenn das lyrische Ich aus der russischen Perspektive spricht. Kommt nur zu uns. Wir lehren euch, wie man an Brot und Salz wird reich. Wir sind ja Christen. Und uns gehören Kirchen und Schulen, ja, selbst Gott. Nur eins tut uns ein bisschen stören. Die Sakya, die wie uns zum Spott noch euch gehört. Und dann, dass wir euch den Tschurek nicht geben sollen, den Hundefraß. Und auch, dass ihr für Sonnenlicht uns nicht sollt zollen. Dass die Kaukasusbewohner ihre Tonhütten, die Sakler, nicht gegen die fremde Suppe, den Tschurek, tauschen wollen, zeichnet sie als besonders widerstandsfähig aus. Kein Wunder, dass bis heute auch in Tiflis eine Schewtschenko-Statue steht und der Dichter dort verehrt wird. Das Gedicht ruft im postsowjetischen Raum viele Assoziationen wach. Ein Zufall ist es also nicht, dass ein armenischer Ukrainer es auf den Barrikaden in Kiew zitiert. Uns ist's genug, wir sind bescheiden, sind doch beileibe keine Heiden, nein, echte Christen, wenn ihr doch mit uns ein wenig Freundschaft machtet, ihr könntet lernen noch und noch. Allein Sibirien recht betrachtet, ist so unendlich weit und reich, kann Kerker euch und Völker zeigen, Moldauer, Finnen, alle gleich, in allen Sprachen, alle schweigen. Mit Kaukasus bekommt die ukrainische Revolution eine die nationalen Grenzen sprengende Dimension. Das einigende und heilige Wort, das nicht zum Schweigen gebracht werden kann, erschallt fortan auf dem Maidan tausendfach. Es lautet Freiheit. Freiheit ist der zentrale politische Begriff in Schewtschenkos Werk, der zu allen Zeiten besteht, unabhängig von den Versuchen, sein Vermächtnis ideologisch zu vereinnahmen. Jeder Ukrainer kennt sein Vermächtnis. 97 Jahre alt war Anastasia Gulej, als sie nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nach Deutschland fliehen musste. Schewtschenko und seine Gedichte, so sagt sie, begleiten sie ihr Leben lang. Wenn ich sterbe, soll zum Grab ihr den Kohan mir bereiten, in der lieben Ukraine, auf der Steppe der Breiten, wo man weite Felder sieht, den Dnipro und seine Hänge, wo man hören kann sein Tosen, seine wilden Sänge. Wenn aus unserer Ukraine zum Meer dann, zum Blauen, treibt der Feinde Blut, verlass ich die Berge und Augen, alles lass ich dann und fliege empor selbst zum Herrgott, und ich bete. Doch bis dahin kenne ich keinen Herrgott, so begrabt mich und erhebt euch, die Ketten zerfetzet mit dem Blut der bösen Feinde, die Freiheit benetzet, meiner soll in der Familie, in der Großen ihr gedenken und sollt in der freien, neuen Stille ein gutes Wort mir schenken. Das Vermächtnis hat er nicht am Ende seines Lebens geschrieben, obwohl er schon damals irgendwie die Ahnung hatte, dass dieser Kampf sehr lang sein wird. Die Kampf gegen den Autoritarismus. Dieses Gedicht Sapowit-Vermächtnis schreibt ja Schewtschenko mit 31 Jahren. Es ist nicht nur Didaktismus, sondern es sind quasi auch Handlungsanweisungen. Ja? Für einen 31-Jährigen sehr mutig. Besser kann man sozusagen den Erfolg seiner Handlungsanweisung oder seines Didaktismus gar nicht belegen, als durch den Hinweis darauf, dass 2014 auf dem Maidan in Kiew ein, ich weiß nicht wie großes, riesiges Schewtschenko-Plakat darunter hing von einem, glaube ich, 10 Stock großen Gebäude und da unten auf der Straße die Menschen standen und Schewtschenko zitiert haben. Ja, also das sagt eigentlich alles. Und im ukrainischen Fall gegen die Unfreiheit zu kämpfen, leider hat immer bedeutet, gegen Russland in dieser Form, egal in welcher Form, Diktatur, totalitäre Regime, Autoritarismus des 19. Jahrhunderts. Also das ist ein Schicksal des immer unterdrückten Volkes, das nie die Möglichkeit bekommen hat oder war nicht reif genug, um die eigene Freiheit zu erkämpfen, ja, und unabhängig zu werden von den Nachbarn. Doch kehren wir einstweilen zu Schewtschenko, dem Menschen und Poeten, zurück. 1859 reist er noch einmal heim in die Ukraine, wo sich sein Schicksal wiederholt. Er wird erneut verhaftet, kommt aber in diesem Fall glimpflich davon. Man entlässt ihn mit der Auflage, nie mehr in die Ukraine zurückzukehren. Die Heimat scheint für ihn verloren. Nicht nur, dass er dort dieselben Bedingungen vorfand wie zu der Zeit, als er selbst ein junger Mensch und Leibeigener war, auch sein persönlicher Traum ist zerplatzt, sich zum Lebensende in der Ukraine niederzulassen. Er ist müde von den Kämpfen, gesundheitlich angeschlagen. Dennoch verfasst er in seinen letzten 2 Lebensjahren noch eine Reihe bedeutender Gedichte. Sie klingen anders als früher, nachdenklicher. Es ist, als ob er selbst einen Abschluss für seine eigene Geschichte sucht, wenn er immer wieder mit seiner Muse Zwiesprache hält. Ist's, Nachbarin, nicht an der Zeit, dass wir es lassen, lang und breit? Nutzlose Dichtungen zu dichten, anstatt den Wagen herzurichten, den Wagen für die lange Fahrt? Komm, zuckeln wir nach alter Art, zu Gott, ins Jenseits auszuruhen. Sind abgetrabt und müde bald und wurden mit der Zeit gescheit. Uns langt es. Komm drum, gehen wir schlafen. In einer Hütte stillen Hafen. Ein lustiges Hüttchen, dass du's weißt. Momente von Einsamkeit und Zweifel durchwehen diese letzten Gedichte und wechseln sich ab mit Selbstironie und utopischen Prophezeiungen. Schewtschenkos schalkhaftes Temperament ist immer noch da und auch sein unerfüllter Lebenswunsch flackert in manchen Versen wieder auf. Selbst ohne Heimatverbot hätte sich dieser Traum wohl nicht mehr erfüllt, dass sich die karge Hütte, die er in früheren Zeiten einen Kerker nannte, ins Paradies verwandelt. Längs des Gärtchens fließt das Wasser, sammelt sich im Teich, kommt ein Mädchen Wasser schöpfen, singt ein Lied dabei. Und die Eltern stehen im Garten vor der kleinen Hütte, halten Rat, wen sie der Tochter wollen zum Manne bitten. Am Ende seines Lebens träumte er davon, ein Haus am Ufer von Dnipro zu bauen und eine anständige junge Ukrainerin zu heiraten und noch eine Familie zu gründen. Und das ist sein Traum, mit dem er gestorben ist. Er hat sogar ein Grundstück gekauft. Er hat sogar beauftragt, seinen Cousin, dass er ihm eine anständige Frau in der Ukraine findet. Und er hat sich dann irgendwelche Nachbarin da bei diesem Cousin in Kiewska Oblast gefunden, aber ich glaube, er war zu alt für sie, sie wollte ihn nicht. Die Hütte am Dnipro, Schewtschenkos Sehnsuchtsort, wird zum Leitmotiv, auch wenn das Bild gewissermaßen die Farbe wechselt und zu unterschiedlichen Gedanken anregt. Nicht zuletzt macht sich der Dichter Gedanken über sein Nachleben oder seinen Nachruhm und bemüht dafür, wiederum ironisch, die griechische Antike. Lass lieber uns zu Charon rennen. Überlehtes, bodenloses Wasser lass uns schwimmen, mit dem heiligen Ruhm das andere Ufer zu erklimmen. Mit dem Ewigen und Jungen oder hol's der Teufel, kann auch ohne ihn auskommen. Werd mit allem Eifer an das Phlegeton-Gestade oder am Styx im Paradies, als wär's am breiten Dnipro mitten im Urwald drin, Waldverlies. Ein Hüttchen bauen und um die Hütte ein Gärtchen ziehen, voll Blumen, bunt. Da sollst du, Schöne, bei mir sitzen und ausruhen dich im kühlen Grund. Wir denken der Ukraine wieder, der Dörfer froh im Hain des Dnipro, der Heldengräber in der Steppe und singen uns vergnügte Lieder. Das Gedicht ist auf den 15. Februar 1861 datiert. Am 10. März stirbt Taras Schewtschenko, 47-jährig, an Wassersucht. Ungefähr eine Woche zuvor, am 3. März, wurde durch ein Manifest des Reformzaren Alexander II. Die Leibeigenschaft in Russland aufgehoben. Und dann kam natürlich das Entscheidende, die Heimholung. Ja, die Heimholung in die Ukraine. Und das war natürlich ja schon damals eine Inszenierung, dass er, also der Leichnam über seinen Fluss, den er immer wieder bedichtet hatte in seinen Werken, den Dnipro, da Richtung Ukraine nach Kaniw gebracht wurde, ja, und dort beerdigt auf diesem Mönchsberg, der hieß Mönchsberg, aber eigentlich ein Kurgan, also auch das nicht zufällig, also quasi eine heidnische, mythologische Begräbnisstätte, ja. Im Dorf Kaniw wollte Schewtschenko seine Hütte bauen. Nun wird dort auf einem Hügel mit Blick über den breiten Strom sein Grabmal errichtet. Und nachdem der Schewtschenko dort begraben ist, ja, wird dieser Ort letztlich zum ukrainischen Mekka. Das ist nicht mein Wort, das haben andere geprägt, aber es ist ein richtiges Wort. Es ist ein ukrainisches Mekka. Und das Mekka sagt ja auch schon sehr deutlich, dass diese mythologische Religiosität wiedergeboren wurde und wird, ja, und lebendig ist. 1923 in der jungen ukrainischen Sowjetrepublik wird auf dem Grabhügel auf einem hohen Sockel eine Büste des Dichters errichtet, später ergänzt durch eine staatlich-historische Gedenkstätte. Der sakrale Charakter der Stätte hat sich bis heute erhalten. An Gedenktagen werden hier Prozessionen abgehalten, bei denen die Teilnehmer in ukrainischen Trachten das ikonische Porträt Schewtschenkos wie eine Reliquie vor sich hertragen und damit die Heimholung des Dichters reinszenieren. Er träumte davon, in der Ukraine begraben zu werden, am Dnipro. Also haben sie seinen Leichnam in die Ukraine überführt. Und die Frau, die ihm einen Korb gegeben hatte, kam dann an sein Grab. Und heute ist das ein wichtiger Ausflugsort. Die Leute schauen sein Denkmal an und denken dort an ihn. Pamätnik. Помнить Шевченко. Für die 97-jährige Anastasia Goulet hat die Gedenkstätte eine doppelte Bedeutung. Sie hat Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen überlebt und wurde später Präsidentin der ukrainischen Organisation der Kämpfer des antifaschistischen Widerstands. Ich war dort auch schon. Ich habe ein selbstgesticktes Bild von Schewtschenko dorthin gegeben. Und ich war auch im Kontakt mit der Leitung der Gedenkstätte, denn auf dem Gelände der Gedenkstätte war ein Konzentrationslager. Das war eingezäunt mit Stacheldraht. Dort brachten sie die jungen Leute aus den Dörfern hin, die nachts arbeiten mussten und tagsüber schliefen. Tags schliefen sie und nachts mussten sie raus, um Panzerabwehrgräben zu graben. Jeder 7 Meter pro Nacht, das war die Norm. Weil auf der anderen Dnipro-Seite schon unsere Armee stand, die sowjetischen Truppen. Deshalb arbeiteten sie nachts, um nicht gesehen zu werden. Einige von ihnen blieben am Leben. Sie schrieben ihre Erinnerungen auf. Und die Leute von der Gedenkstätte schickten unserem Verein später dann diese Erinnerungen. Und so blieben wir dann im Kontakt mit ihnen. Das Schewtschenko-Denkmal haben die Deutschen stehen lassen. Aber sie haben Gemälde gestohlen und alle möglichen Ausstellungsstücke. Nach seinem Tod wird das Bild Schewtschenkos mehrfach umgedeutet. Das geschieht nicht nur auf der Grundlage seiner Texte, sondern auch seiner unzähligen Selbstporträts, in denen er sich auf ganz verschiedene Weise stilisiert hat. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Sänger des Volkes, der Kobsar, der bereits zu Lebzeiten war, zum nationalen Dichter. Dazu tragen andere ukrainisch schreibende Dichter wie Ivan Franko und Mykola Kulisch bei, die sich auf ihn berufen und erste Übersetzungen anfertigen, damit die Welt von ihm erfährt. Schewtschenkos Schicksal verknüpft sich mit dem der Ukraine, die 1918 erstmals als unabhängiger Staat ausgerufen wird, aber nur kurze Zeit besteht. Die bewaffneten nationalen Bewegungen aus der Zeit der ukrainischen Freiheitskämpfe 1918 bis 1922, all diese Haidamaken, Sitsch-Schützen, Atamanengetreuen machten sich seinen Stil zu eigen. Schewtschenkos Ästhetik. Von ihren Faschingsuniformen bis zur Phraseologie. Und dasselbe Bild der großen, freien und neuen Familie aus seinem Testament wird hier als eindeutige Vision des Dichters von einem zukünftigen, einheitlichen und allumfassenden ukrainischen Staat gedeutet. In seinem 2003 erschienenen Essay »Schewtschenko ist okay« befreit Juri Andruchowitsch das Bild des Dichters aus dem Würgegriff der Ikonografie. Er stellt mehrere ideologisch aufgeladene Bilder Schewtschenkos nebeneinander. Den Nationalisten und den Kommunisten, den Christen und den Atheisten, den Dissidenten und den Anarchisten. In der ukrainischen Erinnerungskultur lösen sich diese Bilder teils zeitlich ab, teils konkurrieren sie miteinander. Früh gesellt sich zum geistigen Vater der Nation der revolutionäre Demokrat Schewtschenko. Dieses Bild deutet sich bereits vor der Oktoberrevolution bei Lenin an. Der 100. Geburtstag des Dichters soll 1914 in Kharkiv groß begangen werden. Doch die zaristischen Behörden sind dagegen. Lenin schreibt in einem Artikel zur Frage der nationalen Politik: Das Verbot, Schewtschenko zu feiern, war vom Standpunkt der Agitation gegen die Regierung eine so ausgezeichnete, großartige, selten glückliche und treffliche Maßnahme, dass man sich gar keine bessere Agitation denken kann. Ich glaube, all unsere besten sozialdemokratischen Agitatoren gegen die Regierung hätten niemals in so kurzer Zeit solche schwindelerregenden Erfolge im regierungsfeindlichen Sinne erreicht wie diese Maßnahme. Nach dieser Maßnahme fingen Millionen und Abermillionen von Einwohnern an, zu bewussten Bürgern zu werden und sich von der Richtigkeit des Ausspruchs zu überzeugen, dass Russland ein Gefängnis für Völker sei. Schewtschenko wird von nun an als revolutionärer Kämpfer gegen die Obrigkeit in Stellung gebracht. Später gilt er sogar als Vordenker der sozialistischen Völkerfreundschaft. Die Schewtschenko-Denkmäler wachsen überall aus dem Boden. Auch als auf die anfängliche Förderung nationaler Identität, Autonomie, Kultur und Sprache unter Stalin eine politische Kehrtwende folgt. Das veranlasst Leo Trotzki im April 1939 zu folgender Analyse der ukrainischen Frage. Nirgendwo haben Unterdrückung, Säuberung, Repressalien und überhaupt alle Formen des bürokratischen Rowdytums derart mörderische Ausmaße angenommen wie im Kampf gegen das machtvolle, tief verwurzelte Streben der ukrainischen Massen nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Die Sowjetukraine wurde für die totalitäre Bürokratie zum Verwaltungsabschnitt einer Wirtschaftseinheit und einer UdSSR-Militärbasis. Die Stalin-Bürokratie errichtet Schewtschenko zwar Denkmäler, aber nur, um das ukrainische Volk mit ihrem Gewicht zu erdrücken und es zu nötigen, der gewalttätigen Kreml-Clique Lobeshymnen in der Sprache des Kobsars zu singen. Viele ukrainische Dichter und Intellektuelle fallen in dieser Zeit dem Staatsterror zum Opfer. Es geht Stalin ohne Frage darum, den Kern der Kultur auszuhöhlen. Dazu gehört auch, dass Neuauflagen von Schewtschenkos Texten selbstverständlich auf Russisch gedruckt werden. In den 50er Jahren kommen in der DDR auch einige deutsche Übersetzungen heraus. Gedruckt werden sie alle in Moskau und nie fehlt das Vorwort, das die Bedeutung des Dichters richtig einordnet. Der Dichter selbst darf, ja, soll auf seinem Sockel stehen bleiben. Dass die kommunistische Ideologie ihn ein bisschen sozusagen angenommen hat, das war natürlich die Folge dieses Denkens in Kategorien von Klassenkampf. Also Schewtschenko hat zu der Theorie gut gepasst als ein Vertreter einer Klasse, die exploitiert wurde. Und dass er in seiner Gedichten Idee einer Volksrevolution und einer sozialen Befreiung auch ziemlich laut formuliert hat, das war natürlich für die kommunistische Ideologie passend. Und gleichzeitig wurde er sehr, sehr scharf zensuriert in seinen anderen Texten, die zum Beispiel gegen russischen Imperialismus sehr klar auch waren. Ich denke mir, es sind zwei Seiten. Weil man natürlich einen Nationaldichter wie Schewtschenko nicht völlig ignorieren konnte, auch in der Sowjetunion, hat man ihm natürlich auch entsprechend Respekt gezollt und ihn natürlich auch als Vertreter dieses sowjetischen Vielvölkerstaates propagiert. Ja? Und deswegen gibt es eben auch zum Beispiel schon sehr früh eine Briefmarke von Taras Schewtschenko oder Ähnliches. In den 60er Jahren, die Zeit des Tauwetters ist angebrochen, gibt es einen weiteren kulturpolitischen Schub für den ukrainischen Dichter. Die Feier zum 100. Todestag 1961 und die zum 150. Geburtstag 1964 werden besonders umfangreich geplant und es wird das Muster geschaffen, nachdem Schewtschenko-Jubiläen künftig begangen werden, auch über die Zeit der Sowjetunion hinaus. 1991 spaltet sich die Ukraine von der zerbröckelnden Sowjetunion ab und wird ein eigener Staat. Dem folgt aber kein kulturpolitischer Bruch. Das offizielle Bild des Kultdichters bleibt. Die russische Imperium und Sowjetunion als Folge des russischen Imperiums hat ganz tolle Mechanismen benutzt. Also das wurde anheblich erlaubt, so eine Ikone, so ein alter Mann war da immer zu sehen, so ein Opa. Und manche, also so diese folkloristischen Elemente wurden ja erlaubt und er war viel mehr. Also er war Denker, er war, ja, das, wie gesagt, es war sehr wichtig für Identität, für Nationenbildung. Und das wurde ein bisschen verschwiegen. Das Gleiche zum Beispiel wurde mit anderen großen Autoren, zum Beispiel Lessa Ukrinka. Lessa Ukrinka theoretisch wurde auch erlaubt. Alles, was so Liebe und Folklore wurde erlaubt. Und sie wurde immer vorgestellt als arme, kranke Mädchen. Also das war eine starke Frau, Feministin. Das wurde alles irgendwie verschwiegen. Er wurde sehr oft als ein alter Mann dargestellt mit einem großen Bart in ukrainischen Trachtenkleidung, weil es ein Foto gab, wo er das tatsächlich gemacht hat, sich so fotografieren lassen in St. Petersburg. Aber eigentlich war das ein Scherz. Sie wollten sich einfach damals so darstellen, zum Lachen eigentlich. Ja. Und er sitzt in der Mitte in diesem Pelzmantel, so Trachten, die Ukrainer damals trugen. Und mit diesem, weiß ich nicht, wie das heißt, Mütze, sehr hoch. Keine Ahnung, wie das auf Ukrainisch sogar heißt, weiß ich nicht. Das war Provokation, ja. Und das ist lustig, dass das dann doch ernst genommen wurde und später dieses Bild so versteinert wurde. Wurde Schewtschenko also missverstanden? Auf jeden Fall hat sein Heldenstatus auch Widerspruch provoziert. Tanja Malarchuk erzählt, dass in der Ukraine die Versuche zyklisch wiederkehren, den Dichterfürsten zu entthronen. Bereits in den 1920er Jahren gibt es unter ukrainischen Intellektuellen eine Welle von kritischen Auseinandersetzungen mit Schewtschenko. Ich weiß zum Beispiel, dass Michail Semenko, einer der wichtigsten ukrainischen Futuristen, der auch getötet wurde, das Erste, was er gemacht hat, er hat geschrieben, ein blasphemischer Satz, also das, wofür er auch verflucht und verdammt wurde: Ich verbrenne meinen Kopsa. Ich will nichts mehr mit Taras Schewtschenko zu tun haben. Ich gehöre zu einer neuen Epoche. Ja? Ich verbrenne meinen Kopsa. Und das bleibt bis heute, also dieses Gedicht. Und leider wurde er getötet. Das ist so traurig. Egal, worüber ich spreche, was mir wichtig ist in der ukrainischen Kultur, am Ende ist immer ein gewaltsamer Tod. In den 1990er und 2000er Jahren in der freien Ukraine machen sich eine ganze Reihe von Literaten und Künstlern daran, das Bild Schewtschenkos zu demokratisieren. Er ist inzwischen das nationale Heiligtum, der Vater aller Ukrainer und der ukrainischen Staatlichkeit. Das Bild ist ebenso starr wie zuvor das sozialistische. Kein ukrainischer Präsident versäumt es, Ansprachen vor dem Denkmal in Kharkiv oder einem Transparent von Schewtschenko zu halten und den Dichter zu zitieren. Eine neue geisteswissenschaftliche Disziplin, die sogenannte Schewtschenko-Kunde, wacht über die Einhaltung des strengen Bildes. Auch diese neue Wissenschaft nimmt nicht den ganzen Schewtschenko in den Blick, so sagt es Walter Koschmal. Schewtschenko hat natürlich, vor allem also die Lyrik, ja eben ukrainisch gedichtet, aber seine ganze Prosa ist russischsprachig und viele seiner Briefe sind auch zweisprachig. Das ist ganz interessant, dieser Wechsel auch in den Briefen. Und auch sein Theaterstück ist auch russischsprachig. Also da ist es schon ganz interessant, dass man sich eigentlich mit diesem russischsprachigen Taras Schewtschenko in der Ukraine wenig auseinandergesetzt hat und wenig auseinandersetzt. Ich denke mir, dass es auch nicht allzu viele ästhetische Gründe gibt, dafür es zu tun. Aber wenn man einen Menschen und einen Autor verstehen will, dann sollte man doch sein Gesamtwerk im Auge haben. Mir ist völlig klar, dass das gerade im Moment ein extrem schwieriges Thema ist. Und das hat ja der quasi Kiewer Stadtrat deutlich unter Beweis gestellt, als er tatsächlich meinte, verfügen zu müssen, dass russischsprachige Geistesprodukte, also Bücher, auch Opern und so weiter, nicht mehr öffentlich präsentiert werden dürfen im Raum Kiew und in der Region Kiew. Und meine erste Überlegung war, aha, wie sieht es dann mit Taras Schewtschenko aus? Von Julia Andruchowitschs Text »Schewtschenko ist okay« war schon die Rede. Zu den vielen Facetten, die andauernd genutzt werden, um die Größe des Dichters zu bestimmen, fügt er eine weitere, universalistische hinzu. Er schildert eine Lesung in einem literarischen Nachtcafé in New York, zu der er als Gast geladen war. East Village, puerto-ricanisches Viertel, und so ist auch das Ambiente. Niemals werde ich diese Atmosphäre vergessen. Unzählige Gesichter, Hautfarben, der ganze Planet, das Herz von New York, die ungeheure Freiheit, die sich diese Nachkommen von Sklaven endlich erkämpft haben. Ein charismatischer, hochgewachsener, schwarzer Dichter, der aussah wie ein Basketballstar, predigte. Revolutionäre Strophen. Und das Publikum wiederholte im Chor den kämpferischen und wahrscheinlich heiligen Refrain, etwas, das sich wie »Om Schalak« anhörte. Während seines eigenen Auftritts mit schlotternden Knien zusammen mit seinem Übersetzer erlebt der Autor einen unerwarteten Moment der kulturellen Übertragung. Den größten Erfolg beim Publikum hatte aber die Zeile: Wenn du auch Europa bist, so bist du noch kein Mensch. Und da wurde ihnen plötzlich klar: Aha, diese Ukraine ist auch so etwas wie eine ehemalige Kolonie, wo es Sklaverei, Plantagen, das Sausen der Peitsche und langgedehnte Lieder gab. Das sind auch entflohene Sklaven, die ganz und gar nicht in die Freiheit entlassen worden sind. Später, als ich bereits mein drittes Bier aus der Flasche trank, rief man mich zum hiesigen Patriarchen. Ein uralter, grauhaariger Puerto Ricaner, der König der Dichter, zeigte seine vom Zigarrenrauch verfärbten Zähne und sagte etwas zu mir, das mich im Nu hätte nüchtern machen können. »Listen«, sagte er und lächelte über die ganze Breite seines äquatorialen Gesichts. »Taras Shevchenko is my favorite poet, and I also know Job Tvayumat.« So wird Shevchenko auf ironische Weise anschlussfähig an die Weltliteratur. Eine andere Variante präsentiert der aus Kharkiv stammende Schriftsteller Serhiy Zhadan. Bei ihm wird Taras zum volksnäheren Serva und zum Anarcho. In dem eher kurzen Text »Servas Fuck-Off an den Kapitalismus«, erschienen 2005, deutet er das große Kharkiver Denkmal um. Der steinerne Dichter zeigt der Welt den Mittelfinger. Als wollte er jeden Moment die geballte Faust hervorschnellen lassen und sich mit der flachen Hand auf den Arm schlagen. »Hier, für alle Rotarmisten und Komsomolzinnen dieser riesigen Stadt, nehmt mein persönliches Vermächtnis in Empfang, mein wildes, unbesiegbares Fuck.« Dann steigt der verwahrloste Dichter vom Sockel, weil er dringend aufs Klo muss. Andrei Kurkov, der auf Russisch schreibt, schickt den unfreiwilligen Helden seines Abenteuerromans Petrovich bis nach Kasachstan. Er folgt Shevchenkos Spuren und findet den ukrainischen Nationalgeist, der nach Zimt riecht. Bei weiteren Autoren, die sich am Nationaldichter abarbeiten, erscheint Shevchenko als Punk, als Rapper und sogar als Vampir. Das reicht, um die Gesellschaft aufzuwühlen. Ich werde nie vergessen, die ersten Skandale in der Ukraine, die wirklich extrem erschüttert haben in die ukrainische Gesellschaft, wo es zum ersten Mal zu sagen wagte, dass Taras Shevchenko ein Alkoholiker war. Das war ein Blasphemie. Das durfte man nicht über die Klassiker sagen. Und noch ein weiterer Skandal war, als ein Professor, Hrabowitsch aus Harvard, glaube ich, ein Buch veröffentlicht hat, wo er ein Bild von Taras Shevchenko gefunden hat, ein Zeichen, wo Taras Shevchenko sich selbst als nackt, also nackt dargestellt, als unglücklicher, ein bisschen mit dem Bauch, ein nackter älterer Herr, der geht durch eine Wüste und man sieht, und er hat auch sein Organ, also Geschlechtsorgan gezeichnet. Und das war ein großer Skandal in der Ukraine. Ich erinnere mich daran sehr gut, ich war in der Zeit, glaube ich, an der Universität. Das haben die Professoren an meiner Universität nur leise miteinander besprochen. Wie stark war ihre Erschütterung, dass das Bild von Taras Shevchenko vielleicht doch ein bisschen anders war, als sie sich vorgestellt haben und als sie unterrichtet haben die ganze Zeit. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, für die Nachfolger Shevchenkos in der unabhängigen Ukraine bleibt er weiterhin eine wichtige Bezugsfigur. Sie befreien sich nur vom erhabenen Bild, das ihre Großeltern gezeichnet haben, und finden ihren jeweils eigenen Zugang. Eine erfolgreiche Verwandlung des Dichterbildes. Shevchenkos Ikonografie ist flexibel und spielerisch geworden. Sie ist sogar in die Popkultur vorgedrungen. Shevchenko erscheint in Comics, an die Wand gesprayt, auf T-Shirts und Plakate gedruckt und in Memes auf Instagram. Er ist Superman, er ist Elvis, King of Ukraine. Seine Texte werden gerappt, von berühmten Popmusikern vertont und theatralisch auf der Bühne inszeniert. Der vom Absolutheitsanspruch befreite Shevchenko wird vom Pflichtdichter, mit dem sich jedes ukrainische Kind in der Schule frühzeitig plagen muss, zum Dichter der Wahl.